Einen herzlichen Applaus für Pablo Dreu, bitte. Moin, moin, Heidelberg. Den Text, den ich mache, ist relativ neu, den habe ich letzte Woche geschrieben, das heißt, es ist hier auch eine Premiere. Und dieser Text heißt Erinnerung zurück. Tage voll mit unermüdlichem Sonnenschein, zwei Menschen, Angst und dann allein. Einsam, einsam, nicht zweisam. Ein Raum, drei Fenster, kahle, weiße Wände, Einsamkeit. Eine menschenleere große Allee, die Mittagssonne hinter den Wolken, Einsamkeit. Eine Wahnsinnsparty, Anna und Jay, tolle Freunde, Einsamkeit. Erinnerung zurück, Erinnerung an tausende Ausreden. Nein, nicht jetzt, das passt jetzt einfach nicht zu meinem Leben. Eben, jetzt ist das einfach nicht so gut. Ach Quatsch. Natürlich kann ich dir in die Augen sehen, klar habe ich den Mut, es liegt auch nicht an dir und ja, du passt auch zu mir. Natürlich ist es mir klar, dass ich dich so verliere. Warum sollte ich Angst haben? Vor was denn? Es geht mir gut, wenn ich bei dir einpenne. Ja, du redest im Schlaf, doch das ist doch kein Grund. Glaubst du wirklich, dass ich so oberflächlich selbstsüchtig bin und Punkt? Glaubst du etwa nicht, da ist noch mehr? Oh, ich versuche es dir ja zu erklären, aber es ist schwer fair. Das Leben ist nun mal nicht immer fair. Es tut mir leid, dass wir nun an diesem Punkt sind. Ich kann doch auch nichts dafür, dass es immer mein Leben bestimmt. Ich finde, wie du. Du findest, ich mache es mir leicht. Du kennst halt dieses Gefühl nicht, wie es sich langsam anschleicht. Alles um mich herum zieht sich zunehmend. Nichts mehr wahr, nur du. Und die Gürtelschnalle des Gürtels ist dann am letzten Loch angekommen. Am Anfang bleibt noch alles verschwommen, doch mit der Zeit ernährt es sich von den ganzen kleinen Differenzen, findet hier und da einen Makel, findet alles Schlechte im Menschen. Alle anderen sind plötzlich wunderbar und ach so grandios. Frei, frei, frei, das findet es so famos. Freiheit, es wählt sie, es braucht sie und erkennt nicht einmal, wenn es sie eigentlich hat. Ach Schatz, ich hab doch über uns nachgedacht, doch irgendwie findet mein Kopf dafür gerade keinen Platz. Er platzt vor Sorgen, Ängsten und dem scheinbar so engen Gefängnis. Es sehnt sich nach Freiheit, Scheinfreiheit. Frei, frei, F-R-E-I. So kurz und so einfach, B-E-Z-I-E-H-U-N-G. Beziehung. So lang und so anfordernd. Ein Raum, zwei Menschen, Stille, Einsamkeit. Ein Verstand, Angst, Zweifel, Zweifel an sich selbst, Einsamkeit. Ein Leben, Fehler, die man macht aus unbegründeter Angst, Einsamkeit. Du sagtest, ich mache es mir mal wieder nur leicht, ich bin wohl doch nicht so reif, da ich alle Schuld von mir wegschiebe und es dafür hinhalten lasse, vielleicht. Ich weiß es nicht, habe ich Angst, dass ich etwas verpasse? Sind es nur nachpubertäre sexuelle Triebe? Sind das die Gründe, warum ich die Schuld von mir fortschiebe? Hey, du. Wenn ich heute deine Briefe lese, die schönen Augenblicke mit dir resümiere, eine andere Zukunft für mich, Fantasie, Wunsch, Vorstellung, Träume, weit weg von der Realität, doch zu spät. Denn die Vergangenheit ist so passiert und die Gegenwart ist jetzt und hier. B-E-Z-I-E-H-U-N-G. Beziehung. So lang anfordernd, doch auch schön. B-I-N-D-U-N-G-S-A-N-G-S-T. Bindungsangst. Zweifel, Ängste und trügerische Fehler. Erinnerung zurück. Gedanken an dich, über dich und für dich. Nun 8 Monate Zeit, meine Zweifel, meine Angst und ich. Dankeschön, Heidelberg. Pablo Treu.